Guten Abend und herzlich willkommen zur Abendlandung im Kashmir Radio mit Jean-Marie Dur in der Moderation. Die heutige Sendung ist eine offene Sendung und wir werden uns unter anderem Musik anhören von Alabaster de Plume, Channelers, Jeff Parker, Greenhouse, Go Hirano und Obaloba. Wir fangen heute ganz ruhig an mit Steve Roach und einem Stück von seinen Quiet Music Kassetten von 1986, die vor kurzem zum ersten Mal auf Vinyl veröffentlicht wurden, auf dem Torontoer Label Telephone Explosion Records. Steve Roach, der vor seinem musikalischen Werdegang als Motorradrennfahrer aktiv war, fing in den frühen 80ern an, eigene Musik zu veröffentlichen, inspiriert durch Bands wie Tangerine Dream oder durch Musiker wie Vangelis und Klaus Schulze. Sein 1988er Album Dreamtime Return ist ein Ambient-Klassiker, der das Aborigines-Konzept der Traumzeit als Thema hat und auf dem unter anderem ein Didgeridoo zu hören ist, gespielt von dem Aborigine David Charles Hudson. Heute hören wir aber Musik von der Reihe Quiet Music, die 1986 als drei Kassetten auf dem Label Fortuna Records erschienen sind. Roach kreierte diese drei Alben als Hommage an die Stille und sie eignen sich hervorragend zum Meditieren oder Entspannen. Wir hören jetzt A Few More Moments von Quiet Music 2. Steve Roach mit A Few More Moments von Quiet Music 2, einer Kassette von 1986, die vor kurzem auf Telephone Explosion Records auf Vinyl released wurde. Johnny Trunk, der ein großer Library Music Fan ist, hat letztes Jahr auf seinem Label Trunk Records eine Compilation veröffentlicht, die Bruton Brutoff heißt und auf der er die eher ruhigeren Seiten des bekannten Library-Labels Bruton Music zur Geltung kommen lässt. Wir hören davon gleich Saturn Rings von Alan Hawkshaw von der Library-Platte Frontiers of Science, die 1979 auf Bruton erschienen ist. Alan Hawkshaw ist einer der Komponisten mit dem höchsten Library-Music-Output in UK, unter anderem für Labels wie KPM, Music the Wolf und eben Bruton. Als Session-Musiker hat er unter anderem mit David Bowie, Serge Gainsbourg und Donna Summer unter anderem zusammengearbeitet. Die Bruton Brutoff Compilation kann ich sehr empfehlen, weil Johnny Trunk für diese Zusammenstellung die Perlen zusammengesucht hat. Auf dem Cover ist zu lesen The Ambient Electronic and Pastoral Sounds of the Bruton Library Catalog. Wir hören jetzt, wie gesagt, Saturn Rings von Alan Hawkshaw. Thank you. Zuerst hörten wir Library Music von Alan Hawkshaw von der Bruton LP Frontiers of Science und danach ebenfalls Library Music von Ike Matthews, das Stück So Quiet, das auf der LP Pop Guitar Sketches enthalten ist, die 1976 auf dem französischen Label Edition Montparnasse 2000 erschienen ist. Ike Matthews ist ein Künstlername von Silvano Santorio, dessen Library-Platten im Gegensatz zu Alan Hawkshaw eher übersichtlich sind. Es gibt zweimal Pop-Guitar-Sketches, nämlich die One und Two, und unter dem Namen Ike Matthews beide und dann noch drei weitere unter dem Namen Silvano Santorio. Ihr hört die Abendlandung im Kashmir Radio. Heute gibt es eine thematisch offene Sendung, die jetzt weitergeht mit etwas Zeitgenössischem, dem Stück Bahia von Oba Loba. Oba Loba ist eine Band, deren Kern aus den beiden Brüdern Joao Lobo und Norberto Lobo besteht. Der erste ist ein bekannter Drummer, der zweite ein Gitarrist. Dann spielen da noch mit drei belgischen Musikerinnen, nämlich Ananta Rosens an Violine und Trompete, Lynn Cassier, die den Gesang übernimmt, und Jordi Grognard am Saxophon. Sowie ist dann noch der italienische Pianist Giovanni Di Domenico mit dabei. Das Debütalbum von 2014, das auch Oba Loba heißt, ist eine sehr spannende Mischung aus improvisiertem Weird Folk und Jazz. Und wir hören jetzt davon das Stück Bahia. Badge Epoque Ensemble und das Stück Sing a Silent Gospel von der LP Future, Past and Present, die gerade auf Telephone Explosion Records erschienen ist, dem Label, das ich vorhin schon mal erwähnt habe, nämlich auf dem auch die Quiet Music Serie von Steve Roach letztes Jahr re-released wurde. Badge Epoque Ensemble ist eine siebenköpfige Band aus Toronto, die experimentellen, psychedelischen Slow-Motion-Funk spielen. Die LP Future, Past and Present ist eigentlich eine Zusammenstellung von Instrumentalversionen von verschiedenen Stücken, die auf vorhergehenden Veröffentlichungen mit Gaststimmen zu hören waren, jetzt aber dann instrumental. Von Kanada aus geht's jetzt nach Neuseeland zu einem Musiker, den wahrscheinlich die meisten von euch kennen, Colin Mokasin. Wir hören von seinem Debütalbum Forever Dolphin Love von 2011 das Stück It's Chuard, My Dear. Thank you. Das war Prelude in G-Sharp Major von Barton Smith. Von seinem ersten Album für Folkways, Realizations heißt das, von 1980. Smith ging für das Album der Frage nach, wie die Musik der Zukunft klingen könnte, wobei die Frage der Verfügbarkeit von teuren Instrumenten auch eine Rolle spielte. Er suchte verschiedene Alltagsgegenstände, mit denen auch Musik gemacht werden könnte, wenn nicht viel Geld zur Verfügung stände, zum Beispiel Glasflaschen oder Stühle. Realizations ist aber auch eine Library-Music-Platte und in den Liner-Notes stehen dann bei den verschiedenen Stücken verschiedene Vermerke, wie zum Beispiel ein bestimmtes Stück zu benutzen in Scenes with a Pleasant Peaceful Mood oder in Suspenseful Situations of Mounting Tension. Mein Name ist Jean-Marie Dur und ihr hört die Abendlandung im Kashmir Radio. Heute gibt es eine thematisch offene Sendung. Bis jetzt haben wir relativ viel Library Music gehört von Barton Smith, den wir jetzt gerade hörten, und davor von Ike Matthews und Alan Hawkshaw. Als nächstes hören wir jetzt ein zeitgenössisches Album, das auch Library Music sein könnte. Der australische Musiker Francis Plain hat 2019 auf Oren Ambarchis Black Truffle Label ein Album namens Rural Objects veröffentlicht. Da sind 12 Sketches, könnte man sagen, drauf, die alle Zahlen von 1 bis 12 als Titel haben. Der Titel des Albums stammt von einem Gedicht des US-amerikanischen Dichters John Ashbery. Rural Objects heißt dieses Gedicht. Und die Musik rangiert von elektronischen Tape-Experimenten über Proggiges bis hin zu Folk und erinnert manchmal an Dominique Lavalleray auch oder an Dufy. Wir hören jetzt den Sketch oder das Stück 4. Thank you. And the New Breed mit dem Stück After the Rain. Dieses ist vom aktuellen Jeff Parker Album Suite for Max Brown, das letztes Jahr auf dem Chicago International Anthem Label erschienen ist. Parker ist unter anderem Gitarrist bei Tortoise, hat aber auch schon einige Solo-Alben und kollaborative Platten veröffentlicht. Suite for Max Brown ist eine Platte, die seiner Mutter, die Max Brown heißt, gewidmet ist. Das ist sein zweites Release für International Anthem, welches zusammen mit dem Nonesuch-Label veröffentlicht wurde. Elemente von Hip-Hop, Fusion-Jazz und treibende Post-Rock-Rhythmen schmelzen zusammen, verbunden durch Jeff Parkers Gitarrespiel. Von fast krautigen Rhythmusstücken wie Go Away bis hin zu Meditationen wie dem gerade gehörten After the Rain ist eine sehr große Bandbreite an Stimmungen und Stilen auf diesem Album zu hören. Als Mitmusiker und Musikerinnen sind zu hören der Pianist, Saxophonist Josh Johnson, der Bassist Paul Bryan, der das Album mit Parker co-produziert und gemixt hat, dann der Piccolo-Trompetenspieler Rob Mazurek, ein regelmäßiger Duopartner von Parker, der Trompeter Nate Walcott, die Schlagzeuger Jamir Williams, Micaiah McRaven und Jay Belrose, die Cellistin Katinka Klein vom Chicago Symphony Orchestra und dann auch seine 17-jährige Tochter Ruby Parker, die beim Opening Track Build a Nest singt. Ein sehr empfehlenswertes Album auf jeden Fall. Ebenfalls mit Tortoise verknüpft ist Joshua Abrams, ein Freund von Jeff Parker auch. Die beiden treten öfter zusammen als Duo auf. Bei Tortoise spielte er mit, ebenso bei Godspeed You Black Emperor, bei Sam Prekop, bei Martana Roberts und David Grubbs, um nur ein paar Namen zu nennen. Es gibt 15 Alben mittlerweile von ihm, Soloalben und auch Kollaborationen. Und eine seiner Solo-LPs ist Natural Information, die 2010 auf Aramid Records erschienen ist und letztes Jahr von Aguirre Records ein Reissue bekommen hat. Im Zentrum der Platte steht die Gimbri, eine dreiseitige nordafrikanische Basslaute, die Abrams nach einem Besuch in Marokko Ende der 90er Jahre zu spielen begann. Traditionell hat das Instrument eine Schlüsselrolle in mystischen Heilungszeremonien. Abrams erkannte, dass der mitreißende, federnde und perkussive Klang der Gimbri die richtige Stimme war, um wichtige, natürliche Informationen zu übermitteln, die wir alle brauchen, um wieder in Kontakt mit den pulsierenden Kontinuitäten der natürlichen Welt zu kommen. Also da der Name Natural Information. Die Gimbri ist das prägende Instrument auf dieser Platte, aber Abrams spielt auch Bass, Glocken, Cora, Sampler und Synthesizer. Er wird dabei unterstützt von dem Gitarristen Emmett Kelly, dem Vibraphonisten Jason Adasiewicz und den Schlagzeugerinnen Frank Rosali und Nori Tanaka. Wir hören von dieser großartigen Platte jetzt das Stück Dolphin Cave Dazzling. Thank you. Das war Sean Conrad, a.k.a. Channelers, und das Stück Moving Through My Second Self vom Album Isles Beyond von 2020, erschienen auf Conrads eigenem Label Inner Islands. Auf dem Label bringt Conrad seit 2011 sowohl seine eigenen Sachen heraus, als auch die von befreundeten Musikerinnen wie Stack Hare, Silver Antlers, Kaliska, Tulum Shimmering, Matthew Barley, Inner Travels oder Softest. Allen Veröffentlichungen ist eigentlich gemein, dass es bei ihnen um transzendentale Musik geht, manchmal in der Form von New Age Elektronika, manchmal in Form von improvisiertem Weird Folk, manchmal minimalistischem Ambient oder Drones. Die Veröffentlichungen kommen alle auf Kassette raus. Ihr hört gerade die Abendlandung im Kashmir Radio. Jean-Marie Dur ist am Mikrofon. Weiter geht es jetzt mit einem sehr schönen instrumentalen Stück, das von Robert Wyatt für sein 1997er Album Sleep gecovert wurde. Bei Wyatt heißt es Marianne. Das Original ist von Philippe Catherine und es heißt Nairam und ist auf der September Man LP von 1974 drauf. Catherine ist ein belgischer Jazzgitarrist, der seit den 70ern mit allen möglichen Jazzgrößen gespielt hat, unter anderem mit Jean-Luc Ponty, Stéphane Grappelli, Toots Thielemans, den Bands Passport und Focus, Jasper Van 't Hoof, Joachim Kühn und Chet Baker, um ein paar Namen zu nennen. Wie gesagt, wir hören jetzt das Stück Nairam. Thank you. Alabaster de Plume ist ein in Manchester geborener und in London lebender Bandleader, Komponist, Saxophonist, Aktivist und Redner. Er ist Resident im legendären Londoner Kreativzentrum Total Refreshment Center, Künstler auf dem schottischen Insellabel Lost Map und einer der jüngeren Neuzugänge in der großen Familie der progressiven musikalischen Erforscher und Erforscherinnen von International Anthem aus Chicago. Wir hörten gerade von seinem Album To Cy and Lee, Instrumentals Volume 1, das Stück Not Now, Jesus. Die Musik auf To Cy and Lee klingt an japanischen Minyo-Folk, an keltischen Folk, den äthiopischen Jazz des Saxophonisten Getachew Mekuria und an die panhumane Ancient Music, die sich unter Arthur Russells Melodien auf First Thought, Best Thought verbarg. Die Musik ist inspiriert von japanischen Animationsfilmen, insbesondere von Joe Hisaishis Soundtrack für Miyazakis Schloss im Himmel. Die Platte ist benannt nach zwei Menschen, um die sich Diplom kümmerte, als er für die Charity-Organisation Ordinary Lifestyles im Norden Manchester arbeitete. Ein wichtiger künstlerischer Ansatz für Alabaster Diplom ist die Imperfektion, das Unfertige, was man seinem Saxophonspiel auch deutlich anhört. Und dieses Unperfekte macht aber auch den ganzen Charme dieser Musik aus. In Alabaster Diplom's eigenen Worten: Alabaster Diplom is not doing things properly. Halleluja. Der Multiinstrumentalist und Komponist Go Hirano hat eine ähnliche Philosophie. Er sagte einmal: Es scheint, dass viele Musiker nach Perfektion streben, aber je mehr sie sich auf dieses Streben konzentrieren, desto uninteressanter wird die Musik. Das Wichtigste für mich ist der ursprüngliche, ungeschminkte Ausdruck, unabhängig davon, ob das Spiel tatsächlich gut ist oder nicht. Seine Hauptinstrumente sind Klavier, Melodika, Perkussionsinstrumente und vor allem der Raum. Wir hören von seinem Album Corridors of Daylight, das 2004 auf PSF Records erschienen ist und letztes Jahr auf Black Editions ein Reissue bekommen hat, das Stück Windy Shores. Thank you. Soft Meadows von Greenhouse, dem künstlerischen Alias von Olive Ardizzoni aus Los Angeles. Ardizzoni hat sich für dieses Album mit der Pflanzenwelt beschäftigt und die Stücke tragen Titel wie Peperomia Seedling, Sansevieria, Parlor Palm, Perennial Bloom oder eben Soft Meadows, das wir gerade gehört haben. Das Album heißt Six Songs for Invisible Gardens und ist 2020 auf Leaving Records erschienen. Ihr seid bei der Abendlandung im Kashmir Radio. Die heutige Sendung geht jetzt dem Ende zu, weshalb ich mich hier an dieser Stelle von euch verabschiede mit einem weiteren Stück von Steve Roach's Quiet Music Trilogie, mit der ich diese Sendung auch begonnen habe. Das Stück heißt Quiet Canon. Weiter geht es in 4 Wochen hier an gleicher Stelle mit dem ersten Teil eines Specials über Rob Youngs großartigem Buch Electric Eden, nämlich über visionäre Musik auf den britischen Inseln. Lasst es euch gut gehen und bis gleich.